Mädchen auf der Insel, wo selten die Sonne scheint. Du hast dir einreden lassen, dass es falsch ist, wenn man weint. An die Ufer deiner Sehnsucht brannten stürmische Wellen und zwischen all den dunklen Schaumkronen vermisst du die hellen Augen. Mädchen auf der Insel, die fern vom Festland ist. Selten hast du dich gefragt, ob du die Einzige hier bist. Heute bist du aufgestanden, um das Eiland zu erkunden und hast es nach viel zu kurzer Suche für leer befunden. Ich bin auf dem Weg. Dankeschön!